Andacht vom 27.10. Reinhard Hirtler, zusammengefasst von Margarete, gelesen von Ulla. Von ihm, durch ihn und zu ihm hin. Ich hatte eine sehr interessante Nacht. Ich hatte so einen tiefen Schrei in mir, dass Gott zu mir sprechen möge. Und er tat es. Ich verbrachte eine Nacht, wo Gott mehr zu mir sagte, als ich zu ihm. Ich ging um 23 Uhr ins Bett, aber ich schlief keine Minute. Es war eine Nacht, in der mein Herz durchforscht wurde und wo Gott zu mir durch eine Bibelstelle sprach. Es war im Jahr 2020, als Gott zum ersten Mal durch diesen Vers zu mir sprach. Die Stelle ist in Römer 11, der letzte Vers, Vers 36. Denn von ihm und durch ihn und zu ihm hin sind alle Dinge. Zwischen von ihm und zu ihm steht durch ihn. Gott ist der Ursprung. Er ist die Quelle von absolut allem. Er ist auch in allem. Es bleibt durch ihn erhalten und er ist das Ende. Alles geht zurück zu ihm. Wenn wir unser Leben nicht so leben, wie Gott es gedacht hat, können wir nichts bewirken. Unsere Bemühungen sind umsonst. Ich überlegte in der Nacht, wie kann es sein, dass Menschen den neuen Bund kennengelernt haben und trotzdem in solch einem Chaos leben? Ich denke, ich bin drauf gekommen. Wir durchbrechen ständig den Kreislauf, der von Gott zu uns, durch Gott in uns und wieder zurück zu ihm führt. Als Debbie und ich am Sonntagabend vom Flughafen in Sao Paulo heimfuhren, meinte ich zu Debbie, wir könnten uns eins machen und miteinander beten. Und ich schlug vor, dass wir den Herrn bitten, unsere Herzen zu durchforschen, dass er uns die verborgenen Dinge zeigt, die wir gar nicht sehen. Debbie dachte darüber nach. Sie sagte, als ich vor 38 Jahren in der Bibelschule war, da betete ich dieses Gebet. Und mir ging's dann so schlecht, dass ich nach einer halben Stunde Gott bat, aufzuhören. Ich wusste gar nicht, dass sie dieses Gebet schon vor 38 Jahren gebetet hatte. Doch dann kamen wir überein, dieses Gebet doch miteinander zu beten. Wir hielten unsere Hände und beteten so: Herr, offenbare uns unsere Herzen und zeige uns alles, was du uns zeigen willst. Du wirst nicht sehen, was du nicht sehen willst, auch wenn Gott es dir zeigt. So fragte ich mich, warum durchbrechen wir den Kreislauf so schnell? Alles beginnt mit Gott. Es geschieht durch ihn. Und alles muss zu ihm zurückkommen. Wenn eins dieser drei Dinge nicht passiert, wird der Kreislauf durchbrochen. Ich dachte heute Nacht darüber nach, denn Gott redete nicht nur mit mir, sondern er zeigte mir auch, was in meinem Herzen ist. Es war wunderbar schmerzvoll. Es tut so weh zu sehen, in welchen Bereichen meines Lebens ich den Kreislauf durchbreche. Ich erzähle heute auch von mir, von einem Punkt in meinem Leben, damit es für euch deutlich wird. Es ist ja eh so, die Dinge, die wir im Verborgenen sprechen, werden von den Häusern gerufen werden. Nichts bleibt verborgen. Solange wir auf der Erde leben, können wir zum Herrn rufen, dass er alles offenbart. Das ist für unser Bestes. Wenn dieser Schrei in uns ist, dass Gott uns unser Herz zeigt, dann können wir schon hier auf Erden Dinge bereinigen und unser Herz formen. Dann können wir den Kreislauf schließen. Also, letzten Freitag war Marinas letzter Arbeitstag hier bei uns. Sie wird heiraten und geht zurück nach Europa. Ich sagte öfters, das Beste, was mir 2021 widerfahren ist, war Marina. Sie wurde eine nahe Freundin unserer Familie. Sie war eine gute Sekretärin und persönliche Assistentin für mich. Sie hat mir viel Last von Brasilien Kids Care abgenommen. Als sie beschloss, nach Europa zurückzugehen, versuchte ich nicht, sie umzustimmen. Aber es traf mich so tief und ich rechtfertigte dieses Empfinden. Hey, ich bin seit 34 Jahren im Dienst und ich spürte, wie es mich traf. Ich litt sehr darunter, weil ich an die Menge von Arbeit und an den Druck dachte, die Marina mir abgenommen hatte. Als ich in der Nacht die Zeit mit Gott verbrachte, sagte er: Wenn alles von mir kommt, muss auch alles wieder zurückkommen zu mir. Wenn du deinen Verlust betrauerst und darauf schaust, kommt es nicht zurück zu mir. Du durchbrichst den Kreislauf. Alles muss zu mir zurückkehren, zu meiner Ehre. Im Zusammenhang mit dieser Bibelstelle aus Römer 11 spricht Paulus von den Ungläubigen, von den Heiden. Das sind übrigens auch Brasilianer, Österreicher, Deutsche oder woher wir alle kommen, die eingepfropft wurden ins Volk Gottes. Und er sagt: Nur weil wir in ihm sind und seine Gnade haben, heißt das nicht, dass wir alles aus uns selbst haben. Gott ist die Quelle von allem. Nichts ist vergleichbar mit der Güte und der Fülle Gottes. Schaut, was in Römer 8, 11, Vers 22, Gute Nachricht, Bibel, steht. Ihr seht hier die Güte und zugleich die Strenge Gottes. Streng ist er zu denen, die sich von ihm abwenden. Gütig ist er zu euch, wenn ihr euch nur bewusst bleibt, dass ihr allein von seiner Güte lebt, sonst nicht. Das ist ein verrückter Gedanke. Gott sagte zu mir: Rede nicht von der Güte Gottes, rede von der anderen Seite. Gott ist streng. Wenn wir den Kreislauf durchbrechen, entscheiden wir uns, den Glauben ans vollbrachte Werk des Kreuzes aufzugeben. Wenn du Gott deinen Glauben nicht zurückgibst, durchbrichst du den Kreislauf. Alles muss zu Gott zurückkommen. Wir sind jetzt das Volk Gottes. Wir leben im vollbrachten Werk des Kreuzes. Das ist eine schreckliche Haltung. Ich fragte mich selbst letzte Nacht, warum dieser Kreislauf so leicht zu durchbrechen ist. Ich glaube, ich weiß warum. Wir leben in den allerletzten Tagen. Jesus wird bald zurückkommen. Wenn du studierst, was vor der Wiederkunft Jesu geschehen wird, findest du dies. Die bösen Mächte tun sich zusammen, um ihre bösen Machenschaften zu kumulieren und die Menschen zu täuschen. Die Welt wird jetzt schon von Satans Tricks kontrolliert. Jetzt versucht er, das Volk Gottes mit seiner größten Täuschung zu verführen, nämlich, dass sich alles nur um mich selbst dreht. In den letzten Tagen werden die Menschen nur für sich selbst leben. Das ist den Kreislauf durchbrechen. Jesus spricht einen sehr herausfordernden Gedanken aus, wenn er von der Ungerechtigkeit spricht. Die Bibel redet von Gesetzlosigkeit und meint damit nicht diese Welt, sondern die Christen. Es geht um Menschen, die egoistisch leben. Ein Zeichen der letzten Tage ist: Es dreht sich alles um mich. Um mich herum sind lauter Dämonen, die mich angreifen. Ich muss dagegen kämpfen. Sie rauben mir mein Wohlbefinden. Wenn wir erst einmal in diese Art von Leben eingetreten sind, wo wir nicht mehr auf unser Herz aufpassen, durchbrechen wir den Kreislauf von Römer 11. Ich habe mich die ganze letzte Nacht mit meinem Herz beschäftigt. Es tat so weh, aber es war gut. Ich betete: Herr, wenn ich mein ganzes Leben anschaue, als Vater, als Ehemann, als Freund, Herr, wenn es nicht von dir ist, mach's mir klar. Ich werde meinem Herz neue Werte lehren. Wir gehen jetzt die drei Punkte aus Römer 11, 36 durch. Erstens, alles ist von ihm. Gott gibt uns einen Traum, eine Arbeit, einen Dienst. Er hat dafür einen Zeitraum bestimmt. Es war nur für einen bestimmten Zeitraum. Was geschieht? Wir können nichts anderes tun, als darin im Glauben an Gott zu leben. Wir können nichts anderes tun, um ihm die Ehre zu geben. Dann sagt Gott, das war für diese Zeitdauer, es ist vorbei. Wie Marinas Arbeit hier bei mir. Wenn wir aber daran festhalten und es weiter fortführen, ist es nicht mehr von ihm. Gott unterstützt das nicht länger. Was geschieht? Wir müssen es selbst aufrechterhalten. Dabei kontrollieren und manipulieren wir. Wir versuchen, Wege zu finden, das aufrechtzuerhalten, auf unsere Weise. Wir haben den Kreislauf durchbrochen. Das Leben wird ziemlich chaotisch. Ich habe schon viel darüber geredet. Alles, was erschüttert werden kann, wird erschüttert werden. Wenn der Kreislauf durchbrochen ist, wird alles erschüttert. Wir müssen es nun geschehen lassen, wir haben den Kreislauf durchbrochen, weil wir denken, wir seien die Eigentümer, nicht die Diener. Wenn ich dafür sorge, dass ich Erfolg habe, brauche ich Gott nicht. Das passiert so schnell und plötzlich. Wir zwingen uns, weiterzumachen und haben gar nicht mitbekommen, was von ihm ist und was nicht mehr. Denn the show must go on. Es gibt so viele Dienste und Menschen auf der Welt, die so leben, mit einem durchbrochenen Kreislauf. Sie werden erschüttert, sie sind frustriert, sie haben Depressionen, weil sie alles selbst machen. Alles ist durch sie und für sie. Wir waren letztes Wochenende in einem Waisenhaus mit einem Freund und da hielt ich mich über Adoption. Ich habe das mal durchgerechnet. Das Problem mit den Waisenkindern in Brasilien wäre gleich gelöst, wenn 0,00006% aller Christen ein Kind adoptieren würden. 0,00006% und alle Kinder werden adoptiert. Das ist eine sehr kleine Zahl. Nur von den Menschen, die sich Christ nennen. Also die 0,00006% aller Christen. Wisst ihr, was die Wahrheit ist? Es ist sehr einfach. Fast alle Menschen, die in Brasilien ein Kind adoptieren wollen, adoptieren es nicht, weil es ein Zuhause braucht, sondern weil sie ein Kind haben wollen. Das ist wirklich traurig. Wir haben Clayton adoptiert, aber viele haben uns davon abbringen wollen. Sie fragten mich, Reinhard, wie wirst du deinem Dienst nachkommen, wenn du selbst einen minderjährigen Sohn hast? Wisst ihr, 0,00006% aller Christen, 6 Leute aus 100.000, wenn ich mich nicht täusche. Das ist nicht viel. Das Leben dreht sich so sehr um uns. Wir fühlen uns wie die Eigentümer und nicht wie die Diener. In dem Moment, wo wir aufhören zu dienen, durchbrechen wir den Kreislauf. Warum? Weil er der Ursprung ist. Er ist der Eigentümer. Du kannst auf alles sehen, was du jetzt hast. Und Gott ist die Quelle von allem. Wer ist die Quelle des neuen Bundes? Gott. Wer ist der Ursprung unseres Glaubens? Gott. Wer ist der Ursprung aller Autorität? Gott. Wer ist die Quelle deiner Talente, deines Wissens, deiner Erkenntnis? Gott. Wer ist der Ursprung deiner Begabungen? Gott, wer ist die Quelle deiner Kraft? Gott, wer ist der Eigentümer deiner Zeit? Gott, Wenn Gott der Ursprung von allem ist, was mir gegeben ist, bin ich gerufen, ein treuer Diener zu sein. Paulus sagt, wir sind die Diener des neuen Bundes. Die Bibel lehrt im ganzen Neuen Testament, wir sind für einen Preis erkauft. Wer hat bezahlt? Jesus. Der Preis war das Blut Jesu Christi. Gott sagte zu Israel im 5. Buch Mose in Kapitel 8, wenn ihr gut gediehen seid, denkt ihr nicht, dass meine Kraft das bewirkte? Wenn ich Hilfe erfahre, ist das seine Hilfe, nicht meine. Nichts, was nicht seinen Ursprung in Gott hat, hat ewigen Wert. Deine Kinder gehören dir nicht. Warum handelst du so, als wären sie dein Eigentum? Sie sind dir von Gott gegeben, geliehen für eine gewisse Zeit. Es ist nicht dein Dienst. Gott erlaubt dir nur eine Weile zu dienen. Es ist nicht dein Partner, er gehört dir nicht. Dein Partner ist die Braut Jesu Christi. Du darfst ihn eine Weile in deiner Nähe genießen. Debbie und ich hatten jetzt unseren 35. Hochzeitstag. Wir feierten wirklich schön. Wir bekamen ein wunderschönes Geschenk von Daniel. Aber uns war sehr bewusst, dass wir einander von Gott gegeben sind. Alle Dinge sind von ihm. Zweitens, alles ist durch ihn. Paulus schreibt an die Galater, Galater 3,1, ihr dummen Galater, wer hat euch verhext? Ihr habt im Geist begonnen und macht im Fleisch weiter. In ihm sind wir gekreuzigt. Im Original heißt es, das Leben, das ich noch auf Erden lebe, lebe ich in Christus. Ich lebe dieses Leben nicht durch Jesus unterstützt, sondern in ihm. Sonst durchbreche ich den Kreislauf. Ein Leben ohne ihn hat keinen ewigen Wert. Warum sehen wir auf unsere Fähigkeiten und nehmen nicht wahr, dass sie von ihm sind? Warum stützen wir uns so oft auf uns selbst? Die Menschen geben so viel Geld aus, um zu entdecken, wie sie erfolgreich sein können. Hier erfahrt ihr es umsonst. Es kommt von Gott. Er ist mein Glaube, mein Helfer, mein Leben. Wir machen uns so schnell unabhängig. Wir beginnen im Geist und enden im Fleisch. Aber nur wenn ich weiß, dass ich in ihm und alles durch ihn ist, kann ich entspannt sein. Gott brachte mich nach Brasilien. Er hat das angefangen. Ich diene hier in Brasilien. Wenn es von ihm ist, wird es auch durch ihn sein. Er führte mich hierher und alles andere war seine Führung. Seine Weisheit ist meine Weisheit. Seine Strategien sind meine Strategien. Eins der größten Probleme auf der Welt heutzutage ist, wir versuchen, uns aus uns selbst heraus emotional zu entwickeln. Das führt zu Frustration. Denn wir vertrauen nicht ihm. Doch dazu sind wir gerufen. Viele von uns wissen nicht einmal, wie man das Leben wirklich lebt. Es ist schon wichtig, das zu wissen, klar. Aber das beste Handbuch fürs Leben ist die Bibel. Da steht alles drin, was wir brauchen, um erfüllt und fruchtbar zu sein. Alles kommt ursprünglich von Gott und Gott hält es am Laufen. Alles. Wenn heute plötzlich deine Gesundheit weg ist, wenn du gelähmt im Bett liegst und nichts mehr tun kannst, dann kannst du nicht mehr selbst handeln. Was wäre, wenn irgendetwas passiert und du verlierst all dein Geld? Wie wäre es, wenn du verfolgt wirst und im Gefängnis bist? Paulus war über die Hälfte seines Christenlebens im Gefängnis. Seine besten Briefe stammen aus dem Gefängnis. Er sagte, er sei ein Gefangener Jesu Christi. Warum reagieren wir auf schwierige Umstände so gestresst? Weil wir uns alleine abstressen. Gott sagte zu mir, als es um die Waisenhäuser ging, ich brauche keinen Schatzmeister, der gut mit Zahlen umgehen kann, ich brauche einen Mann Gottes. Zum dritten Punkt. Drittens. Schaut, wie Paulus endet. Alles ist zu ihm hin. Also, was gibst du Gott? Nichts. Er gab dir alles. Gott hält alles am Laufen. Du schuldest ihm alles, er schuldet dir gar nichts. Die Briefe, die Paulus schrieb, schrieb er nie in Kapitel und Versen. Wir lesen dieses Kapitel 11 bis Vers 36 und hören auf. Paulus hat das nicht so gedacht. Wir müssen die einzelnen Verse immer im Zusammenhang lesen. Alles, was ich tue und habe, habe ich von Gott. Er gibt es. Er stärkt mich. Er gibt das Geld. Oft machen wir den Fehler, dass es mit uns endet und wir geben es ihm nicht zurück. Das habe ich mit Marina gemacht. Ich empfand es als meinen Verlust. Es war nicht mein Verlust. Alles muss Gott zurückgegeben werden. Wenn man jung ist, möchte man heiraten. Das ist völlig normal. Es muss alles zu Gott zurückkommen und ihm die Ehre einbringen. Wenn du krank bist, kannst du schreien. Ich hasse Schmerz und Leiden. Ja, das tut Gott auch. Aber wenn deine Gesundheit ihm nicht Ehre einbringt, wird der Kreislauf durchbrochen. Gott hasst Armut. Jeder Christ soll sie auch hassen. Aber wenn du das Wohlergehen und deine Versorgung nicht annimmst, wenn du nicht damit lebst und davon weitergibst, durchbrichst du den Kreislauf und gibst nicht Gott die Ehre dafür. Ich war kürzlich im Restaurant. Ich betete. Vater, danke, dass ich genießen kann. Ich möchte dich dadurch verherrlichen. Denn Paulus sagt, alles, was ihr esst oder trinkt, esst und trinkt es dem Herrn. Wie wäre es, wenn du alles, was du isst und trinkst, zur Ehre Gottes tust? In etwa 5 Wochen werden wir für ein paar Wochen in der Dominikanischen Republik sein. Wir wollen Urlaub machen. Wir, das sind Debbie und ich, Vinicius und Thaisa, Daniel und Annalicia. Das waren meine Gedanken. Es wäre schön, so einen Urlaub zu machen. Dann aber dachte ich, Gott, ich denke, du willst einen Urlaub. Die Hälfte des Geldes hat dafür übrigens meine Frau erspart. Aber wenn der Urlaub in uns endet, geht es nur um uns. Dann haben wir den Kreislauf durchbrochen. Denn alles muss zu ihm zurückkehren. Wenn wir mit dieser Einstellung in den Urlaub gehen, Herr, danke, dass du uns diesen Urlaub gegeben hast, dass du ihn mitträgst, dass du die Ehre für jeden einzelnen Tag bekommst. Das ist die richtige Einstellung. Wie viele Menschen durchbrechen den Kreislauf schon allein in ihrem Dienst? Dienst? In Wirklichkeit sind wir alle im Dienst. Du nutzt Gottes Kraft und Sieg und Macht. Es geschehen gute Dinge, Zeichen und Wunder. Aber ich habe so viele Diener gesehen, die nie zu Gott zurückgehen. Es geht um Gott, aber es ist mein Dienst, meine Gemeinde, meine Zahlen, mein Erfolg und so weiter. Wenn du zur Ehre Gottes arbeitest, brauchst du keinen Erfolg. Du arbeitest einfach zu seiner Ehre und Herrlichkeit. Im Licht der Ewigkeit ist Erfolg. Alles kommt von ihm, geschieht durch ihn und geht zurück zu ihm. Das ist Erfolg. Wenn ich 1 Million Follower auf Instagram hätte und nicht alle folgen Jesus, dann habe ich keinen Erfolg. Wenn wir Paulus weiterlesen, denkt daran, lest nie Kapitel und Verse. Das ist wichtig. Also, wenn wir Paulus weiterlesen, steht in Römer 12,1, Deshalb bitte und ermahne ich euch nun, da ihr die Barmherzigkeit Gottes erfahren habt, euch mit eurem ganzen Leben als ein lebendiges, heiliges, Gott wohlgefälliges Opfer darzubringen. Das soll euer wahrer und angemessener Gottesdienst sein. Paulus sagt also, denkt daran, dass alles bei ihm beginnt, durch ihn geschieht und zu ihm zurückkommt. In der Güte Gottes möge euer Leib ein Opfer sein. Ich habe das bisher noch nie wahrgenommen, dass das Schreiben von Paulus in Kapitel 12, Vers 1 weitergeht. Erst letzte Nacht habe ich das erkannt. Römer 12, 1 ist die natürliche Folge dessen, was in Römer 11, 36 steht. Gebt euren Leib als Opfer. Wie lebt man das mit Religion? Ich lasse es geschehen, ich entwickle meine eigenen Talente und Fähigkeiten, das Ergebnis ist mein Erfolg. Dazu hänge ich mir ein kleines religiöses Mäntelchen um. Das ist nur eine religiöse Phrase. Was würde geschehen, wenn jeder kranke Christ in der tiefsten Tiefe seines Herzens als höchstes Ziel hätte? Gott, der Grund, warum ich wirklich geheilt und gesund sein will, ist, weil meine Krankheit dich nicht ehrt. Wir wollen geheilt werden, weil wir den Schmerz hassen, weil wir nicht leiden wollen, weil unser Leben mit der Krankheit schwer ist. Ist es falsch, krank zu sein? Ja. Aber ich wage es heute zu sagen, der einzige Grund, heil und gesund zu sein, ist, dass alles, was wir leben, zu ihm zurückkehrt. Das wäre eine radikale Veränderung in unserem Leben. Wir kommen zurück zu ihm. Ich habe letzte Nacht 3 Stunden lang immer das gleiche Gebet ausgerufen. Herr, zeige mir irgendeinen Bereich in meinem Leben, in meinem Herzen, wo der Kreislauf durchbrochen wurde. Alles, was dein ist, soll zu dir zurückkehren. Lass keine Ecke meines Herzens ungesehen für mich. Ich möchte Buße tun. Die Offenbarung sagt 12-mal, tut Buße. Warum also sollte ich es nicht tun? Der Weg, den Gott möchte, dass wir leben, ist durch das vollbrachte Opfer Jesu am Kreuz. Sonst macht Leben keinen Sinn. Alles ist von ihm, alles ist durch ihn und alles muss zu ihm zurückkehren. Amen.